sagst, du willst dein Leben ändern, es ist wirklich allerhöchste Zeit. Du möchtest gern in Urlaub fahren und erzählen von Unabhängigkeit. Abends sitzt du auf dem Sofa und siehst, wer wird Millionär. Und die 1000-Euro-Frage ist dir gar nicht selten schon zu schwer. Du wirfst Steine in den See und siehst so, wie das große Kreise macht. Quälend nagt die Frage an dir, was hast du bisher denn schon vollbracht? Dann steigst du in dein Auto und kaufst Obstsalat fürs Wochenende ein. Und irgendwie beruhigt dich das, denn jeder Anfang ist zunächst mal klein.